контрольная работа 8А, задание 11. Контрольная работа 8Б, задание 11. In Berlin, der Hauptstadt der BRD, gibt es viele schöne Straßen und Plätze. In der Karl-Marx-Allee liegen viele Gebäude und Geschäfte. Diese Straße ist breit. In den neuen Wohnhäusern der Karl-Marx-Allee haben viele Berliner neue Wohnungen bekommen. Hier befindet sich das schöne Hotel Berolina. Das Hotel hat Plätze für 420 Gäste. Die Zimmer in diesem Hotel sind nicht groß, aber bequem. Die Gäste steigen in diesem Hotel gern ab.